Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Ganz 10 von Statements vorne. Zu einer Person, die nicht mehr unter uns weilt. Und los geht's. Erstens, das Licht der Welt erblickte ich am 22. Oktober 1844. Das ist lange her, wa? Ja, so ein bisschen. 1845 hätte ich ja jetzt jemanden gehabt, aber 1844, sorry. Ganz schwacher Jahrgang. Hinweis Nummer 2. Bismarck. Richtig, war Bismarck. Nein, doch nicht ganz. Zweitens, meine Mutter war jüdische Niederländerin und später Liebhaberin von einem Halbbruder Napoleons des Dritten. Das tut mir sehr leid. Na, wir hatten neulich den Bruder von Bismarck, wo wir nicht sicher waren, welcher das war. Der Herbert. Okay. Herbert. Wir hatten viele Bismarcks in der Folge, glaube ich. Still no idea. Na dann, vielleicht hilft dir Hinweis Nummer 3. 1864, ihr merkt, ich schmeiß mit Jahreszahlen ordentlich um mich, um gewisse Personen glücklich zu machen. 1864 brachte ich einen Sohn Maurice zur Welt. Maurice. Oh, Entschuldigung. Der Vater dazu, ein Fürst aus gutem Hause, wollte mich auch heiraten. Seine Familie verhinderte dies jedoch. Das ist eine Frau. Ich habe schon wieder keine Notizen gemacht. Ich habe schon wieder alles vergessen. 1844 weiß ich noch. 1864? Korrekt. Also jetzt 20. Das letzte Statement war 1864. Na gut, vielleicht hilft euch Hinweis Nummer 4. Im Deutsch-Französischen Krieg 1870 bzw. 1871 pflegte ich Verwundete, da ich meinen Beruf eh nicht ausüben konnte. Marie Curie. Nein, die war ja aus Polen. Ich habe keine Ahnung. War Marie Curie aus? Die war aus Polen. Echt? Krass. Vielleicht Hinweis Nummer 5. 1882 nahm ich den jungen Jacques Damala, vermutlich so ausgesprochen, zum Mann. Leider überschätzte er sich völlig und ruinierte meine Shows durch sein eigenes Auftreten. Auch verzockte er das Geld der Unternehmung und versank in der Morphinsucht. Noch im gleichen Jahr trennten wir uns. Nur 7 Jahre später verstarb er an Morphinsucht. Der Schack. Hat er denn eine Schwester? Dann wäre es Ferreira Schacke. Es tut mir leid, dass mir nichts Sinnvolles dazu einfällt. Ich schäme mich ja auch immer schon vorher, weil ich genau weiß, wie das ausgeht. Jack the Ripper. Nicht ganz. Ich glaube, der hat auch keinen Sohn zur Welt gebracht. Jacques le Ripper. Die Frau von Jack the Ripper. Sechstens. Meine Fans, zu denen auch Königin Victoria, England, und Zar Alexander III., Russland, zählten, nannten mich die goldene Stimme oder auch die göttliche. Wir hatten doch schon mal so eine französische Sängerin. Kajas. Ist die Opernsängerin. Marie nicht Marie. Ist es die? Callas? Nee. Wie heißt die? Wen meinst du? Nein, der Philipp schüttelt das Haupt mitleidig. Ich glaube, die ihr meint, ist es nicht. Okay. Das ist eine andere Opernsängerin. Das hat er schon mal gesagt. Und es war dann auch so. Hinweis Nummer 7. 1880 tourte ich durch 51 Städte der USA, ein Jahr später durch Russland, Italien, Griechenland, Ungarn, Schweiz, Dänemark, Belgien und die Niederlande. Diese Tour wurde zum Thema eines 1988 veröffentlichten Comics, bei dem ich auf den fiktionalen Wildwest-Legende Lucky Luke traf. What? 1880 eine Tour. Ja, und diese Tour wurde sozusagen 1988 vercomickt. Das habe ich schon verstanden. Ich fand nur die Tatsache sehr unglaublich. Ja. Lucky Luke. Ein Cover mit Lucky Luke. Ich habe Lucky Luke heute erst in einem Call erwähnt. Das ist eigentlich total lustig, weil ich garantiert 20 Jahre vorher nicht mehr an Lucky Luke gedacht habe. Und es kommt da zweimal an einem Tag. Mein Leben. Das ist Schicksal. Also tatsächlich wäre das, glaube ich, auch der Hinweis, der mir geholfen hätte, es zu finden, weil ich ziemlich alle Lucky Luke-Ausgaben, wenn ich zu Hause habe, zumindest einmal gelesen habe. Aber Und du erinnerst dich dran, dass das quasi im Lucky Luke Comic vorkam? Der Name der Person ist auch der Titel dieses Bandes. Ich wollte gerade sagen, ja. Wenn die auf dem Cover war, dann war die ja sicherlich auch integraler Bestandteil der Geschichte. Ich glaube, ich habe sogar das Cover vor mir. Ist sie nicht in so einem Saloon drin, so eine schwarzhaarige, dünne? Nein. Ist das nicht so eine rothaarige in einem grünen Kleid? Ja, so mollig. Jetzt wird alles durchprobiert. Okay, sehr gut. Aber vielleicht hilft Hinweis Nummer 8. Ich pflegte mein Bild als Exzentrikerin. Ich stieg in einer Montgolfière auf, legte mich für, heute würde man es wahrscheinlich PR-Fotos nennen, in einen Sarg oder stellte, ich lerne meine Rolle, Situationen für die Fotografen. War es wirklich eine Montgolfière? Ja. Das ist deine Frage. War es nicht irgendwie ein Heißluftballon? Keine Ahnung. Alter, fällt mir null dazu ein. Hinweis Nummer 9. Zwischen 1886 und 1893 folgten weitere Auftritte in den USA und mehrere Welttourneen. Lediglich in Deutschland trat ich nicht auf. Das gehört sich als französische Patriotin einfach nicht. Wir werden uns sowas von den Arsch beißen mal wieder. Meinst du? Ja. Werden wir uns in den Arsch beißen? Ich werde einfach behaupten, ja, habe ich noch nie gehört. Genau, so voll offensichtlich. Kann leicht sein. Okay. Dann kommen wir zu Hinweis Nummer 10 und dann mit dem letzten. Ich war die berühmteste Darstellerin meiner Zeit und eine der ersten Weltstars überhaupt. Ich verstarb am 26. März 1923 in Paris. 1923. Ich verstarb lange, bevor ich geboren war. Sie ist ja 1844 geboren und 1923 verstorben. Ja, ja. Wenn wir schon nicht gewinnen, dann machen wir wenigstens eins kaputt. Ist echt scheiße, du überlebst einen Weltkrieg und dann stirbst du in der Vergangenheit. Ja, hilft es auch nichts. Dann kannst du noch nicht mal die Fortsetzung, kriegst noch nicht mal die Fortsetzung mit. Mein Name ist Sarah Bernhardt. Habe ich noch nie gehört. Habe ich auch noch nie gehört. Ist eine weltbekannte Schauspielerin und eigentlich so eine der allerersten Weltstars, die man international verehrt hat. Ich meine, ich habe so das Gefühl, dass mir das jetzt wahrscheinlich keiner glaubt, aber ich habe das noch nie gehört. Ich habe das auch noch nie gehört, beim ganzen Leben. Macht nichts. Aber ich finde das echt immer beeindruckend, weil ich bilde mir ein, dass ich gerade so popkulturell echt viel weiß. Und das finde ich immer hammermäßig, wenn ich was in meinem ganzen Leben noch nie gehört habe. Es ist halt auch fast schon ein Stück weit Begründung von Popkultur, weil die wurde ja oder hat sich ja auch selber so richtig als Marke aufgebaut dann damals, was vorher noch null üblich war. Ich habe ja auch, ich meine ja auch immer, ich habe zumindest dann alles schon mal gehört, ich kriege es immer nicht in Zusammenhang, aber ich habe als Kind habe ich schon immer wahnsinnig gern Trivial Pursuit gespielt mit meiner Mutter und ich hatte nie irgendeine Chance, weil da ging es immer um Leute und um Filme und um keine Ahnung. Habe ich alles noch nie vorher gehört, aber ich habe das da aufgesaugt, aufgesogen und dann habe ich es irgendwann alles wieder versoffen. Aber der Name, der sagt mir echt null. Aber ich werde Folgendes tun, ich werde den Lucky Luke Bank mir irgendwo ausleihen. Weißt du jetzt den Namen noch? Nein. Ein schönes Ende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich habe ihn auch wieder vergessen. Sophie was? Banar? Sarah Bernhardt. Sarah, fast.